In Ostdeutschland sind vor allem die unqualifizierten, neophoben Männer zurückgeblieben, während die gut ausgebildeten Männer die Heimat verlassen haben. Noch mehr trifft das auf die ohnehin mobileren Frauen zu, die zudem tendenziell Männer mit einem höheren Status geheiratet haben. Ein hoher sozialer Status macht Männer attraktiver. Doch was als Status zählt, hängt stark vom kulturellen Umfeld ab. Plötzlich hing der Status nicht mehr an der Rolle im sozialistischen Kollektiv, sondern an Einkommen und Anerkennung für individuellen Erfolg. In den neuen Bundesländern übernahmen Männer aus dem Westen die heimischen Firmen, und zwar insgesamt 80% aller ehemaligen DDR-Betriebe. Die schönsten Seegrundstücke in Potsdam sind inzwischen in westlicher Hand, ebenso die besten Immobilien in den Innenstädten von Dresden und Leipzig. Und die Frauen vor Ort verabredeten sich schon in den 90er Jahren verstärkt mit den Abteilungsleitern aus dem Westen. Man kann auch durch die Brille der Evolutionsbiologie auf diesen Vorgang blicken. Dann ähnelt er erstaunlich genau dem Stammesverhalten der Affen, das Jane Goodall beschrieben hat. Die stärkere Affengruppe erobert das Land, vernichtet die Rivalen und raubt die Weibchen. Nach der Wiedervereinigung ist die Landnahme zwar unblutig ausgegangen, doch evolutionsbiologisch handelte es sich um den Angriff eines feindlichen Stammes. Die Eroberung des fruchtbaren Bodens, des guten Landes, ist eines der Hauptmotive für Mord und Gewalt in der Geschichte, von den Anfängen bis in die Gegenwart, wie es der australische Historiker Ben Kiernan in seiner Weltgeschichte der Genozide beschrieben hat. Nach der Wiedervereinigung war die Gewalt nicht physisch, sondern materiell.